Ich koche gerne mit Pulver, sagte mein 15-jähriges Ich. Dann kochte ich einmal Spaghetti mit Thunfisch-Tomatensoße und dann eine ganze Zeit lang nichts mehr. Heute grille ich höchstens oder wärme Essen auf. Nudeln mit Pulver waren gekochte Nudeln mit Bolognese-Pulver von Knurr. Ich weiß nicht mehr, wo ich dieses Rezept her hatte. Normalerweise würde man das Pulver mit Wasser verdünnen, aber ich streute es über die Nudeln, als wäre es Parmesan. Kochen war nie so meins. Ich war höchstens eine Küchenhilfe. Karotten schneiden für den Braten mit Gewürzen einreiben. Alles nach Anleitung. Anfänger können nur nach Rezept leben, sagte ein Guru mal. Die Meister schreiben eigene Rezepte und irgendwo dazwischen sind Leute wie mein Vater. Der hat immer einfach alles in eine Pfanne geworfen. Hauptsache Nahrung, ohne Rücksicht auf Geschmack oder Ästhetik. Das Auge isst nicht mit, der Hunger isst mit. Mit Vater waren wir als Kinder deshalb häufig auswärts essen. So häufig es ging. Nur ein Rezept blieb mir in Erinnerung, welches er meisterhaft beherrschte. Apfelpfannkuchen. Wenn es sie gab, war mein Vater Chefkoch. Mit Zucker und den Äpfeln im Teig der Pfannkuchen. Das konnte nicht mal Mutter. Das beeindruckte mich. Und ich selbst bekam irgendwann einen Kontaktgrill geschenkt und dieses Teil war in der Lage, alles perfekt zu grillen, sogar Steaks. Also war das mein Kochen. Das klang altmodisch männlich. Ich grille heute. Aber ich habe nie verstanden, wie man einem Grill steht, Feuer macht und Fleisch wendet. Ich hatte nie so einen altmodischen Vater. Meiner zeigte mir, dass man mit Technik alles lösen kann. So wünschte ich mir einen Roboterfreund als Kind von ihm, aber das war damals selbst dem Ingenieur zu schwör. Mutter lässt mich heutzutage immer abschmecken. Sie weiß nicht, ob etwas gut schmeckt. Ich sage es ihr immer, dass es gut schmeckt. Oder erkenne, wenn was nachgewürzt werden muss. Kochen, das war Liebe in unserer Familie. Sie ging durch den Magen, wo doch äußerlich häufig wenig herrschte. Aber ich bin nicht deswegen so dick geworden. Das kam mit der Krankheit und den Medikamenten. Da weiß man nicht mehr, wann man satt ist und hat Hunger, wenn man eigentlich genug hat. Wenn man dann noch Sport hasst, dann geht Liebe am Bauch vorbei. Leider. Aber meine Liebe bleibt. Sie gehört mir und nicht der toten Schönheitsindustrie. Guten Appetit!